Abschnitt 7 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ägypten und der Nil. Ägypten. Blau ist meines Himmels Bogen, ist von Regen nie umzogen, ist von Wolken nicht umspielt, nie vom Abendtau gekühlt. Meine Bäche fließen träge, oft verschlungen auf dem Wege von der durst'gen Steppen Sand bei des langen Mittagsbrand. Meine Sonn ein gierig Feuer, nie gedämpft durch Nebelschleier, dringt durch Mark mir und Gebein in das tiefste Leben ein. Schwer entschlummert sind die Kräfte, aufgezehrt die Lebenssäfte. Eingelullt in Fiebertraum fühle ich noch mein Dasein kaum. Der Nil. Aber ich stürze von Bergen hernieder, wo mich der Regen des Himmels gekühlt. Tränke erbarmend die lechzenden Brüder, dass sich ihr brennendes Bette erfüllt. Jauchzend begrüßen mich alle die Quellen, kühlend umfange ich, Erde, auch dich. Leben erschwellt mir die Tropfen, die Wellen, Leben dir spendend umarme ich dich. Teures Land, du, Gebärerin Erde, nimm nun den Sohn auch, den Liebenden auf, du, die in Klüften gebar mich und nährte, nimm jetzt, o Mutter, den Sehnenden auf. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Alice Stein.